1. David erhielt die Nachricht, dass die Philisterkiller belagerten und die Dreschplatz plunderten. 2. Daraufhin befragt David den Herrn, aber die Philister angreifen und Killer befreien soll, worauf der Herr im Befahl, die zu tun. 3. Davids Männer äußerten jedoch Bedenken und fragten, warum sie, die bereits in Juda in Angst lebten, nun auch noch gegen die Philister nach Killer sie hen sollten. 4. David befragt den Herrn ernüt und dieser versichert ihm, ob soll nach Killer hinabsehen, denn were die Philister in seine Hand geben. 5. Foldich zog David mit seinen Mannen nach Killer, griff die Philister und erbietet a wie und fügte ihnen ein schwer Niederlage zu, wodurch den Einwohnern der Stadt half. 6. Als Abjatha, der Sohn Ahimelechs, zu David floh, bracht of einen Ephod mit sich. 7. Als Saul erfuhr, dass David sich in Killer aufhielt, rief aus, Gott habe David in seine Hand gegeben, da dieser sich in einer Stadt mit Toren und Riegeln selbst eingeschlossen habe. 8. Daraufhin mobilisiert Saul das gesamte Volk zum Krieg, nach Killer zu ziehen und David soe seine Männer zu belagern. 9. Als David erkannte, dass Saul Boses gegen in Plant, befahl dem Priester Abjatha, den Ephod herbeizubringen. 10. David betet, Herr, Gott Israels, den Diener hat gehort, das soll biebsichtigt, nach Killer zu kommen, die Stadt meintwegen zu zerstören. 11. Fragte Waiter, wer denn die Bürger von Killer mehen in Ausliefen? Word soll tatsächlich herabkommen, why den Diener erfahren hat? Herr Gott Israels, offenbar dies deinem Diener. Der Herr antwortet, J.A. 12. David fragte ernüt, wer denn die Bürger von Killer mich und mein Männer und Saul ausliefen? Der Herr bestätigt, J.A. 13. Daraufhin brach David mit seinen etwa 600 Männern auf, verlies Killer und zog her, als Saul jedoch gemeldet word, dass David entkommen war, gab sein Verfolgung auf. 14. David hielt sich nun in den Bergfesten der Wüseif auf, und obwohl Saul in standig suchte, gab Gott ihn nicht in dessen Gewalt. 15. David geriet in Angst, als Saul orzog, im nach dem Leben zu trakten, denn David befand sich zu dieser Zeit in Hors in der Wüseif. 16. Saul's Sohn Jonathan begab sich jedoch nach Hors zu David und starkte in insanem Vertrauen auf Gott. 17. Erspracht zu Fürchte dich nicht, denn mein Vater Saul wird dich nicht fangen können, weil mir wirst du König über Israel werden, und ich wird der Zweite nach dir sein, was auch mein Vater Saul weiß. 18. Daraufhin schlossen beide einen Bund vor dem Herrn, David blieb in Hors, waren Jonathan nach Hause zurückkehrt. 19. Die Sifferte jedoch gingen zu Saul nach Gibeah und berichteten ihm. Das David sich bei ihnen auf den Berghohen von Hors, in Gibeath Hachila, sudlich der Einod, versteckt hielt. 20. Sie fugten hinzu, so bald es dir, König, gefolgt, hierherzu kommen, where den were in dir ausliefen. 21. Saul erwidert, mocht vom Herrn gesegnet where den, weil mitliad mit mir gesagt hat. 22. Fu fort. Get none und erkundet genor seinen Aufenthaltsort, den man hat mir berichtet, resi sehr listig. 23. Erforscht all möglichen Versteck, in denen sich aufhalten konnte, und bringt mir ein zu verlassig Nachricht, damit ich mit u gehen kann, denn wenn im Land ist, wird ich in unter allen Tausenden Judas finden. 24. Daraufhin machten sie sich vor Saul auf den Weg nach Seif, waren David und sein Männer sich zu dieser Zeit in der Wust Mayon, in der Steppe sudlich der Einod, aufhielten. 25. Als Saul mit seinen Männern aufbrach, David zu suchen, were David dies gemeldet, woraufhin zu einem Felsen in der Wust Mayon hinabzog, Saul erfuhr davon und verfolgt David ebenfalls in die Wust Mayon. 26. Saul maskiert mit seinen Männern auf der einen Seite des Berges, waren David und sein Loot auf der anderen Seite waren, David bilte sich angstlich, Saul zu entkommen, da Saul im Begriff war, in insane Männer einzukesseln, sie gefangen zu nehmen. 27. Plötzlich traf jedoch ein Boot bei Saul ein und meldet, Brich sofort auf, den die Philister sind in das Land einschfallen. 28. Daraufhin brach Saul die Verfolgung Davids ab und zog den Philisten entgegen, daher wurde jener Ort Fels der Abteilungen genannt.